Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Na, Holger? Ja, jetzt wird's teuer. Nein. Doch, willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Aber wir reden nicht von Tickets und die nach 9-Euro-Ticketlösung. Ich habe mir ja vor ziemlich genau 2 Jahren habe ich mir diesen Campingbus zugelegt. Damals waren Campingbusse noch so günstig. Also ich habe den, das kann man sich überhaupt kostete nicht immer schon Schweinegeld, kostete aber immer schon aus Schweinegeld, heutiger Sicht die Hälfte. Ich könnte den heute, 2 Jahre danach, ich habe ungefähr 25.000 runter, ich könnte den gebraucht für mehr verkaufen, als ich dafür bezahlt hätte, wenn ich den nicht auch noch in dieser Mehrwertsteuersenkungsphase in der Pandemie gekauft hätte. Das ist unglaublich. Jedenfalls muss ich mit dem Ding jetzt mal zur Inspektion. Nach 2 Jahren fährt man zu dieser ersten Inspektion. Sollte man sowieso machen, eine Inspektion, ja, regelmäßig, ja, damit die Kiste auch weiterhin gut fährt. Und du willst ja deine Garantie, die genau, Herstellergarantie in Anspruch nehmen. Du hattest ja gesagt, also nicht nur du, sondern auch der Händler, wo ich den gekauft hatte, naja, nach einem Jahr machst du mal einen Ölwechsel, sowieso schon mal. Da bin ich dann ja zur Fachwerkstatt gefahren, damit ich meine Garantie behalte. Warte mal, stopp, kleiner Break. Fachwerkstatt, ist eine Autowerkstatt nicht immer eine Fachwerkstatt? Weil weiß ich, ich bin zum Fachhändler, zum Händler, also zum Ford-Händler. Also zur Ford, Vertragswerkstatt. Vertragswerkstatt, genau, bin ich gefahren. Hab gesagt, guten Tag, ein Jahr alt, Ölwechsel machen. Sagt der Typ, ja klar, können wir nehmen, Fahrzeugschein oder wie das heißt. Zulassungsbescheinigung Teil 1. Wie auch immer, ne? So klicke die, klicke die, klick. Okay. Dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt, das wird Ihnen nicht gefallen, was ich Ihnen jetzt sage. In Ihrem Fahrzeug sind 9,7 Liter Öl. Genau. Und wenn du auch nur ein bisschen, also selbst mit meinen geringen Kenntnissen ist mir völlig klar, dass du in so einer Vertragswerkstatt Öl gegen Goldstaub handelst. Ja, ja, das ist so wie das heißt, Chanel Nummer 5 ungefähr. Das heißt, ich habe vor einem Jahr einen Ölwechsel gemacht, der mich fast 400 Euro gekostet hat. Oh. Ich hab für meinen Smart habe ich 250 Euro bezahlt für das Auto. Fürs Auto, genau. Da war sogar Öl drin. Ja? Genau. Darum hast du die 250 Euro bezahlt, weil da war Öl von der Ford-Vertragswerkstatt drin. So, und dann rufe ich jetzt, habe ich jetzt angerufen und gesagt, 2 Jahre alt, Inspektion machen. Sagt, ja, wann wollen Sie denn kommen? Termin gemacht, sage ich. Kurze Frage, ich habe vor einem Jahr schon einen Ölwechsel machen lassen. Das Auto zeigt auch, der Bordcomputer zeigt auch an, nächster Ölwechsel in 25.000 oder 20.000 Kilometern. Muss ich jetzt wieder einen Ölwechsel machen? Sagt die Dame am Telefon, ja, das gehört dazu. Sag ich, ja, aber das kann doch nicht sein, da kann sich doch kein Mensch leisten. Sagt sie, ja, ich weiß, sprechen Sie mal mit dem Kollegen, wenn Sie den Wagen abgeben, ja, vielleicht kann man da irgendwas machen. Die Dame am Telefon, die hat wahrscheinlich nur den Inspektionsumfang, der hat irgendwie so eine Art Checkliste und da steht es eben mit drin. Ja. Ob das jetzt nötig ist oder nicht, kann sie natürlich auch gar nicht beurteilen. Jetzt denke ich mir natürlich, okay, jetzt ist der 2 Jahre alt, ich hänge noch in der Garantie, jetzt werde ich den natürlich nochmal in der Vertragswerkstatt machen lassen. Und danach werde ich mir vielleicht überlegen, das woanders machen zu lassen, wo es eventuell 20% oder noch günstiger ist. Machen alle. Na, ich weiß nicht, also die Prozentzahl kann man, glaube ich, nicht sagen. Der Punkt ist eben, du hast ja vorhin, nicht nur du, den machen fast alle, ja, ich war ja sogar in einer Fachwerkstatt. Es ist so ein, naja, fast ein Euphemismus. Ja, man geht ja davon aus, dass da immer Fachleute arbeiten, ansonsten kannst du es doch direkt selber machen. Ne? Genau, richtig. Ja, obwohl manchmal in der Praxis fragt man sich wirklich, wo bin ich hier eigentlich gerade, was haben die gestern gemacht, was machen die eigentlich beruflich hier in der Autowerkstatt? Welchen Beruf schwänzen die denn hier? Nee, aber der Punkt ist eben, man denkt, oder der Autofahrer, die Autofahrerin denkt automatisch, naja, das ist ja eine Vertragswerkstatt. Die wissen natürlich am besten, was meinem Auto, also das ist ja dann ein Auto der Marke, die die vertreten, was meinem Auto gut tut. Kann man weitgehend auch zustimmen dieser Idee, weil natürlich, wenn das eine gut geführte Vertragswerkstatt ist, dann werden die geschult auf die neuesten Autos, kriegen also dann auch Support. Wenn also irgendwie haben auch immer schöne Hemden an mit Logo. Ja, pass auf, da kommen wir gleich zu. Und haben dann auch Support vom Hersteller. Also wenn jetzt irgendein ganz schwieriges Problem auftaucht, dann kann man, also heutzutage stellt man eine Datenverbindung her, dann kann der jeweils zuständige Ingenieur, der guckt dann gleich rein ins Steuergerät oder in den Fehlerspeicher und kann dann ein Update aufspielen oder sagen, ah, das kennen wir schon, das ist das und das. Oder hier fehlt uns noch ein Patch, dann müssen die Kunden vertrösten, in 2 Wochen gibt's das, was auch immer. Aber damit ist es ja nicht getan, denn die Vertragswerkstatt ist ja sozusagen Kunde beim Hersteller. Mhm. Ja, der Hersteller sagt, wir brauchen auf der einen Seite ein Vertriebsnetz, ja, wir brauchen also eine Möglichkeit, unsere Produkte in den Markt zu bringen. Und das wird schön ausgerollt. Das heißt also, landesweit gibt es gut verteilt überall Vertragswerkstätten, die zum einen neue Fahrzeuge verkaufen. Da hat der Hersteller ein großes Interesse daran. Und dann, weil die ja auch Geld verdienen wollen, diese Werkstätten, denn aus dem Autoverkauf selber verdienen sie kaum. Ja, das ist eine Umsatzrendite, die liegt. Das ist wahrscheinlich wie bei der Tanke beim Benzin. Ja, so ähnlich. Nicht? Also, verdienen auch, also die, verdienen auch eher an den Zigaretten. Und ja, vor den diversen Krisen lag die Umsatzrendite bei unter 1%. Wow. Wirklich. Ja. Wow. Nun sind das natürlich Summen, die da über den Tisch gehen. Ja, aber trotzdem. Also, aus dem Neuwagenverkauf. Ja. Ja. So, da spielt eine Rolle. A, natürlich müssen die Werkstätten, die dann Vertragspartner des Herstellers werden, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Die müssen eine bestimmte Größe haben. Die müssen Mitarbeiter haben, die bestimmte Qualifikationen haben. Die müssen eine CI erfüllen. Also das, was der Hersteller sich so vorstellt, muss dann auch bautechnisch realisiert werden. Ja, ja. Da hängt also ein bestimmtes Logo über der Tür. Und dann muss wie so ein Fritten-Franchise eigentlich dann, ne? Naja, wenn man so will. Ja. Das muss eben jeder sofort erkennen, hier handelt es sich um eine Vertragswerkstatt, ja, mit dem Mercedes-Stern oder der Ford-Pflaume oder dem Opel-Blitz oder was auch immer. So, und das kostet natürlich Geld. Ja, denn das Logo müssen die kaufen, die müssen den Fliesentyp für den Eingangsbereich müssen sie kaufen und den Tresen mit der CI, das muss alles, das liefert auch der Hersteller, ja, der baut nämlich nicht nur Autos, sondern auch Baumöbel. Das ist wie bei einer brauereigebundenen Kneipe, ja, klingt ja, das. Okay. Das gleiche System. Okay, ja. Ja, und das kostet alles Geld. Dazu kommen dann noch diverse Spezialwerkzeuge, mit denen man die Autos reparieren kann oder muss. Die kosten Geld, die liefert auch französische Schraubenschlüssel. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Die berühmten Franzosen, nicht? So, und dann müssen die Mitarbeiter natürlich immer geschult werden. Das heißt, sie stehen gar nicht zur Verfügung, sondern sind dann in irgendwelchen Schulungsmaßnahmen, müssen aber weiter bezahlt werden. Die Schulung selber kostet aber auch Geld. Das muss alles der Vertragshändler bezahlen. Dieser ganze Kram. Und das ändert sich vor allen Dingen alle 3 Jahre. Es muss also ständig erneuert werden. Und jedes Mal gibt es wieder eine Rechnung vom Vertragspartner OEM. Und all das muss refinanziert werden mit deinem Ölwechsel. Und jetzt ist ja die Frage, also ich bekomme ja, wenn ich mich an so eine Vertragswerkstatt wende, ich wende mich an eine bestimmte Marke. Mit einer Marke verbinde ich eine bestimmte Qualität. Jetzt ist Qualität erstmal nur gar nichts, sondern es ist eine Kategorie, die kann gut sein, die kann schlecht sein. Bekomme ich denn in so einer Vertragswerkstatt eine hinreichend hohe Qualität der Ausführung, der Arbeiten, der Ersatzteile, der Tralala, dass ich die Vertragswerkstatt einer freien Werkstatt vorziehen sollte? Das sollte man meinen und das glauben auch die meisten Leute. Ich zum Beispiel glaube das, darum frage ich dich. Aber es kann sein, dass die tatsächlich gut geführt ist. Ja, dass die Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand der Produkttechnik sind, dass der Service so organisiert ist, dass du auch von Service sprechen kannst. Ja. Gibt ja auch manchmal Fälle, denkst du nochmal. Ist ja furchtbar hier. Ne? aber es ist eben nicht automatisch der Fall, nur weil da irgendein Herstellerlogo vor der Tür steht. Die Hersteller legen natürlich, wenn sie sich öffentlich äußern, da größten Wert drauf und klar, Service und unsere Kunden und das Kundenerlebnis und dieser ganze Kram, dieses ganze Marketing-Deutsch. Ja, so. Ja, aber das muss nicht nur erzählt werden, das muss auch realisiert werden. Und wenn man sowas wirklich gut hinkriegt, früher gab es ja mal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, gab es ja mal Werkstatttests. Ja, Autobild und Automotor und Sport, die haben Werkstatttests gemacht. So Autos absichtlich kaputt gemacht und geguckt, wie viel finden die davon raus. Was natürlich eigentlich ein Quatsch ist, denn es sind immer Tageszustände. Ja. Also das ist tagesformabhängig. Wenn die jetzt Pech haben, da kommt an einem regnerischen Montagmorgen, kommst du da mit deinem manipulierten Auto an und 2 der 3 Mitarbeiter haben sich am Wochenende irgendwie mit Corona infiziert und fallen aus. Ja, da ist nichts mehr mit Kundenerlebnis, nicht? Da können sie dich nur noch wieder nach Hause schicken. Ärgerst du dich natürlich, weil du hast ja einen halben Tag freigenommen. Und das hängt jetzt nicht immer nur mit der Tatsache zusammen, dass da ein Markenlogo über der Tür ist. Das heißt, die können sehr, sehr gut sein. Die können aber auch manchmal katastrophal schlecht sein. Ja, und manchmal fliegen natürlich dann auch Werkstätten raus, weil die dann eben die Kriterien des Herstellers nicht mehr erfüllen. Und inzwischen aktuell, also der Trend geht ja bei der Vermarktung von neuen Autos immer mehr zum Direktvertrieb. Ja. Ja, einmal natürlich online, dass du just a click away, bestellst dir dein Auto und lässt es dir dann eben vor die Tür liefern. Oder die Hersteller machen es aktiv und sagen, wir liefern unsere Autos jetzt nur noch direkt beim Hersteller aus. Es gibt vielleicht dann noch die Möglichkeit, dass du so einen Mega-Dealer hast, wo man dann ein bisschen weiter hinfahren kann, muss, wo man sich das Auto mal angucken kann. Mhm. Ja, also du hast dann nicht mehr den Händler, wo du da auch tatsächlich Kunde bist und dem das Geld über den Tresen schiebst. Aber die Vertragswerkstatt bleibt dann trotzdem vor Ort? Die Vertragswerkstatt wird kleiner, also ja. Die muss dann diesen ganzen Kram... Der hat keinen Autohandel mehr dann. Genau, der verkauft dann unter Umständen gar keine Neuwagen mehr, ja. Muss auch nicht mehr diese teure CI erfüllen, also diesen ganzen Kram, was natürlich eigentlich gut ist, denn damit kann sich die Werkstatt auf das konzentrieren, was sie eigentlich soll, nämlich Service anbieten, nicht? Also Auto inspizieren, reparieren und sie bleibt weiterhin Kunde des OEMs, aber nur ein, sozusagen so ein Service-Technologie-Kunde. Der kriegt also nur das Spezialwerkzeug und die technischen Informationen. Und das Ganze drumherum, was die Sache eigentlich nur unnötig teuer macht, kann dann wegfallen. Ja. Das ist im Moment auch so ein Trend. Also viele, viele geben ihren Händlervertrag zurück und haben eben nur noch einen Servicevertrag. Was sich für den Kunden erstmal gar nicht darstellt, denn er hat weiterhin das Logo auf über der Tür und es stehen eben nicht mehr die ganzen Neuwagen in der Gegend rum, die irgendwie vermarktet werden müssen. Das heißt, es wäre für mich sinnvoller, ich würde meinen Inspektionstermin jetzt nicht bei dem Werkstatthändler-Ding sie da in Neukölln wahrnehmen, sondern ich würde mir eine Ford Vertragswerkstatt suchen, die nicht gleichzeitig ein Ford Autohandel ist. So ist es. Ja, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Stundensätze niedriger sind, groß. Und wenn du die dann noch eben nicht im inneren S-Bahn-Ring von Berlin oder einer anderen Großstadt suchst, sondern auf dem platten Land, da gibt's ja auch Vertragswerkstätten. Und so eine Inspektion, die dauert ja keine 3 Tage. Das heißt, ich fahre morgens hin. Ja, aber du kannst ja auch einen Werkstattersatzwagen so lange geben lassen. Stimmt, kann man ja auch machen, ja klar. Also wenn sich diese Möglichkeit bietet, also das ist sowieso immer, egal ob Vertrags- oder freie Werkstatt, wenn du auf dem platten Land eine Werkstatt findest, die für dich erreichbar ist und so, und mit der du klarkommst, ist das immer erstmal die bessere Wahl. Mhm. Die meisten Leute haben natürlich keine Zeit. Ja, die wollen das Auto am liebsten, weil sie es abholen lassen und auch wieder vor die Tür geliefert werden. Ja, das wäre geil. Ja, aber sie wollen es nicht bezahlen. Natürlich. Stimmt, das kostet ja Geld. Nicht? Du musst ja einen Mitarbeiter da hinschicken und wieder ab. Das kostet alles. Zwei Geld. Mitarbeiter, einer muss ihn ja fahren. Ja, eben. Nicht? Also es gibt so eine Sache, aber man muss es bezahlen. Also die richtige Werkstatt zu finden, ist keine Zwei-Satz-Antwort. Die Frage kann ich nicht in 2 Sätzen beantworten. Also ich möchte nicht mehr mein Geld der Vertragswerkstatt geben, weil die x Prozent teurer ist als die freie Werkstatt. Ich habe bei mir um die Ecke, gibt es eine freie Werkstatt. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, da ist so ein Industriegelände in Tempelhof, da hier, der macht unter anderem, ich glaube, Land Rover, dann macht er so ein bisschen historische Fahrzeuge und sowas alles. Und von dem habe ich mir damals meine Diebstahlsicherung einbauen lassen. Ja. Ich habe so eine, ich weiß nicht, habe ich schon mal darüber von erzählt, das ist ein Bearlock, heißt das Ding. Ja, also das ist eine mechanische Sperre. Also ich arretiere meinen Schalthebel im Rückwärtsgang und den kriegst du da nicht mehr raus. Und wenn du das Auto klauen willst, musst du das komplette Armaturenbrett abreißen. Ja, genau. Und selbst dann kriegst du es nicht raus, weil da sind nämlich Abreißschrauben dran. Das geht halt nicht. Also das Werkzeug, was man dafür braucht, hat der gemeine Dieb einfach nicht in der Hosentasche. Das hat er nicht in der Hosentasche und vor allen Dingen hat er nicht die Zeit. Pass auf, aber das ist ein ziemlich gutes... Ich bin mit dem total zufrieden gewesen. Ich habe die Karre dahin gefahren, also ich habe da angerufen und gesagt, hier mit Bearlock, also gibt es halt so einzelne Vertragswerkstätten von Bearlock. Hab den angerufen, habe gesagt, hier Bearlock einbauen, Ford Transit. Sagt, ja, können wir machen, kostet interessanter Preis übrigens, hinterher die Rechnung. Ungefähr 50 Euro Materialkosten, 400 Euro Stunden, also Bau, weil die den das komplette Armaturenbrett ausbauen müssen. Dafür fand ich sehr lustig. Ich fahre die Karre hin, war irgendwie einen Tag vorher, war ich noch unterwegs, habe bei Burger King noch was gegessen gehabt und hatte noch die olle Tüte irgendwie da liegen. Man hat ja immer noch die alte Tüte im Auto liegen und gebe den Wagen ab, gibt einen Schlüssel, er kommt mit raus, gibt einen Schlüssel, soll ich die Burger King-Tüte noch wegschmeißen, was ich irgendwie total klasse fand. Also so eine Aufmerksamkeit. Das war jetzt kein dummer Spruch, sondern... Nein, das war ernsthaft. So eine beiläufige Aufmerksamkeit. Ja. Die fand ich total angenehm. Also ich habe mich bei dem richtig, richtig wohl gefühlt. Ja. So, ist das die Werkstatt, zu der ich gehen sollte, wenn ich sage, ich brauche eine Inspektion für meinen Wagen? Zu 50% schon mal das Bauchgefühl. Du kommst da rein, hast ein Bauchgefühl und sagst... Hinterhof, gar nicht genug Platz. Aber du fühlst dich wohl. Du hast ein positives Entree. Jetzt Du hast gesagt, der macht Land Rover, Oldtimer und irgendwie sowas. Ja, irgendwie so, also oder ist, Jaguar, glaube ich, auch. Also ist also so eine Oldschool-Autowerkstatt. Ja? Ja. Wo keine IT-Whiz-Kids mit irgendwelchen Diagnosekomputern hin und her rennen. Nee, so sah das da nicht aus. So, jetzt hast du aber ein Auto, was eben natürlich schon sehr weit elektronisiert ist. Da hat den ganzen Scheiß drin, den der Hersteller, den der Gesetzgeber vorschreibt. Und da wirst du im Ernstfall eben mit so einer Werkstatt nicht weiterkommen. Ja. Also die versuchen dann womöglich, und die Zeit musst du ja auch bezahlen, also die haben dann eben keine Erfahrung, keine Diagnosetour und so weiter, kriegen es vielleicht am Ende hin, aber das hat dann irgendwie dreimal so lange gedauert. Und, dann ist der günstigere Stundensatz natürlich wieder Wuppe. Nicht? Also da muss man dann im Einzelfall auch überlegen, was habe ich denn für ein Problem? Ist es eher was elektronisches, also ist irgendein Motorsteuerungs-, Getriebesteuerungsproblem, wo man also, eine Datenverbindung zum Hersteller braucht. Da bist du auf Gedeih und Verderb natürlich dem Vertragshändler ausgeliefert. Ja. Musst du tun. Und die Tendenz der Autophilosophie geht ja in diese Richtung. Ja, also je elektronischer und elektrischer die Autos werden, im Prinzip ist es ja heute bloß noch ein Fahrschemel, wo eben irgendwas Software dafür sorgt, dass es sich anfühlt, als wäre ein Fahrwerk. Als wäre ein Auto, genau. Also jetzt leicht übertrieben dargestellt. Und da kommt natürlich dann die kleine Landwerkstatt nicht mit in der Regel. Es gibt inzwischen aber natürlich auch spezialisierte Werkstätten. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich suche mir also vielleicht eine Transitwerkstatt. Ja. Also ich suche mir einen, der Transits reparieren kann, weil er den ganzen Tag nichts anderes macht als Transits zu reparieren. Sowas gibt's ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Transit schon der Fall ist, aber aber das wäre so, nicht? Also das wäre natürlich perfekt. Das müsste bei Transit der Fall sein. Also gibt es irgendein Auto, das häufiger verkauft wurde in den letzten 50 Jahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Also der Transit ist, Marktführer bei den Kisten. Nicht? Also ich weiß es gar nicht, aber das ist gefühlt, also In Europa ist der, glaube ich, der auf Platz 1. So weit ist es, nicht? Also es gibt also immer die relativ teure Innenstadt-markengebundene Werkstatt, die unter Umständen, wenn sie gut geführt ist, Vorteile hat, weil sie eben bestimmte Prozesse viel, viel schneller abarbeiten kann. Dann gibt es aber wiederum andere Sachen, die sind einfach nur prohibitiv teuer dort, zum Beispiel dein Ölwechsel, weil die eben bestimmte Sachen damit refinanzieren müssen. Die können jetzt nicht 230 Euro Stundensatz nehmen, das geht einfach nicht, auch in der City von Frankfurt nicht. Dann gibt es eben die anderen Werkstätten, die eben mit Augenmaß sagen, jetzt ist die Garantie abgelaufen, also wir müssen jetzt nicht nach Herstellervorgaben hier eine Inspektion durchführen, das machen die in der Realität ja auch nur, wenn sie mit einer Lampe drunter vorgehen und sagen, ich habe es jetzt inspiziert. Nicht? Ja. Also da geht es dann eben, die gucken sich die wichtigen Sachen an, die gucken nach, wie sieht es mit der Korrosion aus, die gucken nach Dichtigkeiten, die machen einen Bremsentest, die gucken sich an, wie ist der Verschleißvorrat der Bremsbeläge, also diesen ganzen Sicherheitskram. Mhm. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zur Vertragswerkstatt, weil ich noch innerhalb der Garantie bin. Genau, um dann eventuell auch zu gucken, ist irgendwas, was möglicherweise zu einem Garantiefall wird. Vor allen Dingen, wenn es jetzt schon erkannt wird, festgelegt wird, hat es ja noch eine Nachwirkung. Ja. Du kannst also auch, wenn 6 Monate nach Ablauf der Garantie, wenn du nachweisen kannst, das war zur letzten Garantieinspektion, aber schon mal ein Thema, Hinweis auf der Rechnung oder irgendwas, dann wirkt die Garantie sogar noch nach. Okay. Nächstes Jahr, also in einem Jahr, ist er dann 3 Jahre alt, da gehe ich das erste Mal zum TÜV. Mhm. Wo gehe ich denn dann hin? Gehe ich dann direkt zum TÜV, weil der sowieso so neu ist, dass da eh nichts dran sein wird, dass die mich durchwinken, wenn ich beim TÜV auf den Hof fahre? Würde ich fast so machen, es sei denn, dir ist es zu unkomfortabel. Du kannst es natürlich auch in die Werkstatt geben, irgendwann hinstellen, sagen, hier, machen Sie mal Hauptuntersuchung, dann machen Sie mal das. HU und Ölwechsel. Wirklich, nicht? Ich meine, soll ich den Ölwechsel weiterhin jedes Jahr machen, Andreas? Du, also ich sage ja an anderer Stelle immer Ja, einmal im Jahr neues Öl. Ja. Wer gut schmiert, der gut fährt. Nicht? Aber jetzt, auch jetzt, in der letzten Vertragswerkstattinspektion, würde ich den Ölwechsel tatsächlich vorher machen lassen. Irgendwo anders, mit einem geeigneten Öl, bei Mr. Oil oder Mr. Jetzt Wash. Noch. Vor der Inspektion. Also heute ist Samstag, am Dienstag würde ich den Wagen abgeben zur Inspektion. Naja, dann musst du eben am Montag noch irgendwo einen Ölwechsel machen lassen. Und dann kommst du mit der Rechnung und sagst, hier, Ölwechsel habe ich schon gemacht, müssen wir nur zurückstellen. Dann werden die natürlich mit den Zehen knirschen, weil die gerne ihre 400 Euro haben wollen weiß ich nicht. Aber solange das so prohibitiv teuer ist, müssen sie damit leben, dass du deinen Ölwechsel woanders machen lässt. Nicht? Und danach, danach frage ich den Typen, der mir die Diebstahlsicherung eingebaut hat, ob er Transit kann. Ja, naja, wenn gut. Er sagt, kann er, kann ich zu ihm gehen. Jo. Wenn er sagt, kann er nicht, was er nicht sagen wird, weil er will Geld verdienen. Aber ich werde es ja merken, ob er es kann oder nicht. Ja, also das in dem Fall, wenn du das erste Mal ein Problem hast mit dem Auto. Nicht? Also ich meine, was soll bei einem Transit? Da kann ja nur eigentlich Verschleiß im Sinne von Bremsenkupplung. Ja. Dann kann eventuell Korrosion auftreten, bei dir auch nicht, weil du ja meinem Rat gefolgt bist und den so viel Konservierungswachs da reingepumpt hast. Das läuft immer noch daraus. Genau. Das ist übrigens, ich hatte dann habe ich bei dem Laden angerufen, die mir das Konservierungswachs, das ist ja, wie heißt der, Sepp Meier? Nee, wie heißt der nochmal? Mike Sander. Mike Sander, genau. Sepp Meier. Hab da angerufen und gesagt, das läuft überall raus. Das Auto sieht immer noch aus, als hätte es Schnupfen. Mhm. Also wirklich vorne so richtig wie so Rotze, die ihm aus der Nase hängt. Wie mache ich das denn weg? Sagt er, Silikonentferner. Jetzt habe ich mir einen Silikonentferner gekauft. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn das da jetzt raussickert, ist dann hinterher nichts mehr drin oder ist da einfach so viel drin? Das ist, also da reicht ja eine ganz dünne Schicht. Es soll ja nur die Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff abschließen. Ja. Das macht es ewig noch. Ne? Also das kann man wohl sagen. Also zusammenfassend. Also wenn was an dem Auto dran ist. Also du musst vorher schon eine Werkstatt haben. Also idealerweise, so wie man einen Arzt hat, brauchst du eben eine Werkstatt, mit der du dich gut verstehst, wo du auch mal telefonisch irgendwas nachfragen kannst. Die kennen dann dein Auto. Die haben, also in meiner Werkstatt ist es so, da gibt es eine Liste, da steht dann alles drin, was an dem Auto schon jemals gemacht wurde. Ja, genauso wie diese Klappkarte, die meine Ärztin hat, wenn ich spreche. Nicht? Und dann, wenn jetzt, also sich meinetwegen, du lässt da eine Batterie einbauen, und die ist nach einem Jahr schon wieder runter, dann wird die geprüft und, die ist ja kaputt, das ist ein Garantiefall oder Gewährleistungsfall, weil die Werkstatt ja ihrerseits ihrem Grossisten gegenüber da auch eine Gewährleistung hat. Und dann läuft der Laden. Also so würde ich es machen. Dieses Werkstatt-Hopping bringt nichts. Also man braucht schon was. Und ich habe sogar mehrere Werkstätten, die ich dann eben autospezifisch umsetze. Nicht? Also einer ist auf dem Plattenlander, der macht so den Bausch- und Bogenkrempel und dann eben für meinen Volvo, da habe ich einen Volvo-Spezialisten, der hat auch alle Ersatzteile zur Hand, der kennt auch die Tricks, die Verbesserungen, die man machen muss bei Autos, die inzwischen, weiß ich nicht, 30 oder 40 Jahre alt sind. Ich glaube, als erstes werde ich mal gucken, dass ich, vielleicht gibt es hier in Berlin oder um Berlin einen Transit-Spezialisten, der nicht unbedingt vertragswertig ist. Vielleicht kennt ja irgendeiner von den Zuhörern einen. Das ist ja meine Hoffnung. Ja, genau, dann kommt die Cloud Intelligence zum Tragen. Irgendwann werde ich dann erzählen, was ich für die Inspektion bezahlt habe. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger, gute Fahrt. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste. Sebastian Busse. Ist eine kurze Liste.